Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好 ，Ich bin Thomas. Das vergangene Mal haben wir uns mit einem Besuch im Museum beschäftigt. Hier eine kurze Wiederholung. 这儿可以拍照吗？ 这儿可以拍照吗 ？Darf man hier fotografieren？ 请不要使用闪光灯。 请不要使用闪光灯。Bitte ohne Blitz. 有解说员吗？ 有解说员吗 ？Gibt es Führungen？ 最近还有什么新展览？ 最近还有什么新展览 ？Gibt es noch andere aktuelle Ausstellungen？ Und noch einmal die Dialoge der letzten Lektion. 这儿可以拍照吗？ 可以，但是请不要使用闪光灯。 有解说员吗？ 有，每半个小时一次。 最近还有什么新展览？ 您可以浏览我们博物馆的网站。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 该起床了。早上的空气真好。我们去散散步吧。我天天都来。 该起床了。早上的空气真好。我们去散散步吧。我天天都来。 Es gibt ein deutsches Sprichwort, das lautet, Morgenstund hat Gold im Mund. Das stimmt. In China gibt es ein ähnliches Sprichwort. Wir sagen, 早睡早起身体好。 Ich sollte also tatsächlich etwas Morgengymnastik machen. Das beginnt aber mit dem Aufstehen. Wie sage ich also Zeit zum Aufstehen auf Chinesisch? Du kannst zum Beispiel sagen, 该起床了。 该起床了。 该 sollen。Oder müssen. Gai. 起床 aufstehen. 起床 Und le ist eine Partikel. Le. Gai 起床了 Zeit zum Aufstehen. Gai 起床了 Gai 起床了别睡了 我还困着呢 Die Morgenluft ist wirklich gut. Wie heißt das auf Chinesisch? 早上的空气真好 早上的空气真好 早上 der Morgen. 早上 空气 Luft. 空气 真 heißt wirklich oder echt und ist ein Adverb. 真 好 gut. 好 早上的空气真好 Die Morgenluft ist wirklich gut. 早上的空气真好 早上的空气真好 现在北京的空气越来越好了。 Ich möchte mit einem Freund einen Spaziergang machen. Wie sage ich das auf Chinesisch? 我们去散散步吧。Lass uns einen Spaziergang machen. 我们去散散步吧。 我们 wir 我们 去 gehen 去 散散步 spazieren gehen 散散步 Im Chinesischen kann man einige Verben wiederholen, um anzudeuten, dass der Vorgang mit Entspannung und Erholung zu tun hat. Wie hier zum Beispiel 散散步, spazieren gehen. 散散步 Und ba ist eine Partikel. Ba. 我们去散散步吧。 我们去散散步吧。Lass uns einen Spaziergang machen. 我们去散散步吧。 好，我喜欢散步。 Ein Besucher in einem Park hat mir gesagt, er komme jeden Tag hierher. Ich habe aber leider vergessen, wie das auf Chinesisch heißt. 我天天都来。Ich komme jeden Tag hierher. 我天天都来。 我 ich 我 天天 jeden Tag 天天 都 alle 都 来 kommen 来 我天天都来。 我天天都来. Ich komme jeden Tag hierher. 大爷，您经常晨练吗？ 对，我天天都来. Zeit für eine kurze Wiederholung, bevor wir uns noch einmal alle Dialoge anhören. 该起床了. Zeit zum Aufstehen. 该起床了. 起床, aufstehen. 起床. 该起床了. Zeit zum Aufstehen. 该起床了. 早上的空气. Morgenluft. 早上的空气. 真好. Wirklich gut. 真好. 早上的空气真好. Die Morgenluft ist wirklich gut. 早上的空气真好. 我们, wir. 我们 去散散步吧, spazieren gehen. 去散散步吧. 我们去散散步吧. Lass uns einen Spaziergang machen. 我们去散散步吧. 我天天都来. Ich komme jeden Tag hierher. 我天天都来. 天天都来, jeden Tag hierher kommen. 天天都来. 我天天都来. 我天天都来. Ich komme jeden Tag hierher. Hören wir uns nun noch einmal die heutigen Dialoge an. 该起床了,别睡了。 我还困着呢。 早上的空气真好。 现在北京的空气越来越好了。 我们去散散步吧。 好,我喜欢散步。 大爷,您经常晨练吗? 对。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer an dieser Stelle noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Viele Chinesen machen nicht nur Morgengymnastik, um sich fit zu halten. Vielmehr ist etwas Frühsport schon zu einer festen Gewohnheit im Tagesablauf geworden. Und so kann man bereits in den frühen Morgenstunden in Parks, kleinen Gärten oder auch in öffentlichen Plätzen viele ältere, aber auch mehr und mehr junge Chinesen dabei beobachten, wie sie Morgengymnastik machen. Auch ein kleiner Spaziergang, Joggen, Singen und Tanzen, traditionelle Schwertspiele oder das Ausführen von Singvögeln in ihren Käfigen ist eine beliebte Morgentätigkeit der Chinesen. Nicht zu vergessen die traditionellen Formen des Tai Chi Quan, auf Deutsch sagt man auch gerne Schattenboxen dazu. Es gibt sogar Reiseagenturen, die spezielle Morgenausflüge zu verschiedenen Parks anbieten, damit Touristen diese morgendlichen Aktivitäten mitverfolgen können. Vor allem Besucher aus dem Ausland nutzen diese Gelegenheit, einmal vor Ort diesem Ereignis beizuwohnen. Schließlich bietet sich so die Gelegenheit, chinesische Kultur hautnah mitzuerleben und einen Einblick in den Alltag der Menschen in Beijing zu bekommen. So viel zur heutigen Lektion. Wie immer aber noch eine Quizfrage am Schluss. Wie sagt man, lass uns einen Spaziergang machen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.